Kundgabe 2816. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.07.1943. Streiter Gottes, unbesiegbar. Unerschütterlicher Glaube. Unbeirrbar sollt ihr euren Weg fortsetzen und euch nicht aufhalten lassen von den Machenschaften eurer Feinde, die darum eure Feinde sind, weil sie euch den Glauben nehmen wollen an einen Gott der Liebe, der Weisheit und der Allmacht. An einen Gott, der euer Schicksal lenkt und der euch auch erretten kann aus jeder Not. Ihr werdet arge Widerstände zu überwinden haben. Ihr werdet in große Bedrängnis geraten. Ihr werdet angegriffen werden von den Gegnern, von den Glaubenslosen. Und immer wird man euch feindlich gegenübertreten, weil ihr das Gebaren der Menschen nicht billigt und ihnen die göttlichen Gebote vorhaltet, die von jenen ständig übertreten werden. Und Hohn und Spott wird eure Antwort sein, und brutale Maßnahmen werden sie begleiten, die euch treffen sollen in jeder Weise. Doch lasset euch nicht von eurer Überzeugung abbringen. Verlieret nicht den Glauben an den einen, der euch helfen kann. Wendet euch vertrauensvoll ihm zu und rufet ihn an in jeder Not. Er kennt seine Kinder und steht ihnen bei. Und er wird euch Kraft geben im Kampf wider die Kinder der Welt. Ihr könnt alles ertragen im Hinblick auf den, für dessen Namen ihr streitet. Er hat einst ein schweres Kreuz getragen. Er nahm das Leid der Menschheit auf sich. Und er wird auch euer Leid auf seine Schultern nehmen, so ihr ihn anrufet. Er wird euch die Kraft vermitteln, dass ihr standhalten könnt jeder Anfechtung von außen, durch die Welt, die sich wider euch stellt. Denn er tritt gleichsam an eure Seite, und er wird euch raten, wo ihr reden oder schweigen sollt. Er wird euch seine Worte in den Mund legen. Er wird euch Mut zusprechen, so dass ihr offen und rückhaltlos redet, ohne Zaghaftigkeit und ohne Bedenken, dass es euch schaden könnte. Empfehlet euch ständig seiner Liebe und Gnade und haltet euch bereit, für ihn zu streiten. Dann brauchet ihr niemanden zu fürchten, weder sichtbare noch unsichtbare Feinde, weder Menschen noch geistige Kräfte, die euch übel wollen. Denn die Menschen haben keine Macht, solange ihr in Gottes Namen streitet. Und die schlechten Kräfte werden euch ebenso wenig bedrängen können in seiner Gegenwart. Und so ihr betet, dann betet um tiefen, unerschütterlichen Glauben, denn dann vermögt ihr alles, und ihr seid kraftvoll und unbesiegbar. Euch wird nichts mangeln, wenngleich man euch alles zu entziehen versucht. Denn seine Kinder erhält der Vater im Himmel in wunderbarer Weise. Seinen Kindern führet er zu, was sie benötigen für Leib und Seele. Sie werden nicht zu darben brauchen. Sie werden die Kraft und Macht der Liebe Gottes verspüren, wenn die Not am größten ist. Und so sollet ihr euch gläubig ihm hingeben und ihm dienen in aller Bereitwilligkeit. Dann wird euch die Welt nichts anhaben können. Denn Gott sichert euch seinen Schutz zu, die ihr für ihn und seinen Namen streitet. Amen.